Wir würden jetzt die Diskussion öffnen, weil, sagen wir mal zum Schluss, ich denke, vieles angesprochen ist, was man in der Diskussion vielleicht noch mal näher ausführen könnte. Das heißt, bestimmte Fragen zu künstlerischen Praktiken oder... Oder auch bestimmte Begriffe der Situationisten, die ja schon sehr eigenartig zum Teil sind und auch eigenartig anmuten. Also Nachfragen diesbezüglich sind gerne gesehen. Was ich sehe, ist, dass die sich jetzt auch gerade, wenn ich diese Filmdialoge nochmal sehe, schon von unserer Warte aus, glaube ich, sehr nah an den Surrealisten noch bewegen, obwohl sie sich zwar damals davon absetzen wollen, aber dieses bohemistische, irrationalistische, das wird ja aus unserer Zeit heraus, wo gerade auch sehr stark in der Werbung mit solchen Dingen gespielt wird und so, wird sich unglaublich ähnlich. Und das ist natürlich auch klar, also weil es aus der gleichen Zeit kommt und wir sind jetzt halt 60 Jahre später. Das ist eine Sache, die mir auffällt und dazu gehört für mich auch schon dieses, obwohl sie das alles neu definieren, so ein ungebrochenes Phantasma von der Revolution. Und ich glaube, diesen Begriff der Revolution, den lebendig wieder zu diskutieren, dazu bräuchte es halt auch erstmal, glaube ich, ganz viel Gespräch, weil den haben wir so nicht mehr. Da haben sich in diesen 60 Jahren auch in der Theorie, nicht mehr in der Politik, unglaublich viele Dinge getan. Und es wird doch, obwohl sie das sehr, sehr vielleicht im Verhältnis zu so einem DKP-Vorstellung von Revolution irgendwas aufbrechen, aber auf mich wirkt es immer noch unglaublich dogmatisch und orthodox und letztendlich unhinterfragt. Und damit auch dieses wütende Geschimpfe gegen das falsche Leben, das richtige Leben im Falschen und so weiter. Also was ist denn richtig und was ist falsch? Das wird ja da überhaupt nicht tiefer aufgerollt und damit bleibt es auch phrasenhaft für mich. Das ist jetzt mal mehr ein Statement als eine Frage. Vielleicht kann man da auch widersprechen. Ja, also ich fand jetzt das Eingangsstatement super zum Anknüpfen an die Diskussion. Vor allem genau, das ist die Frage auch der Aktualität oder nicht mehr Aktualität der Situationisten. In Bezug auf den Surrealismus ist dir aufgefallen, und das finde ich auch richtig, dass sie doch sehr nahe noch dran sind. Nahe ist aber nicht deckungsgleich. Und zwar genau die Frage des Irrationalismus spielt da eine wesentliche Rolle. Und zwar sind die Situationisten, ich würde es mal so ausdrücken, sehr viel näher bei Walter Benjamin, ohne ihn gekannt zu haben übrigens. Vielleicht vermittelt über die 1942 sind in Le Temps die Geschichtsthesen von Benjamin, von Pierre Messac abgedruckt worden, aber dadurch könnten sie es vielleicht zur Kenntnis genommen haben, aber im Grunde genommen kann sie Walter Benjamin nicht. Aber die Kritik an den Surrealisten ist nahezu, man kann fast sagen, deckungsgleich mit dem Aufsatz von Walter Benjamin über den Surrealismus. Und zwar dahingehend, dass die Situationisten, ich zitiere jetzt de Boer, schon in seinem frühen Gründungstext über die Konstruktion von Situationen, über den Rapport zur Konstruktion von Situationen hat er geschrieben, es kommt darauf an, rationaler zu werden, nur so können wir zu den Leidenschaften gelangen. Also es ist genau umgedreht, die Surrealisten haben immer, und das ist auch der Kritikpunkt von Walter Benjamin, die haben immer die Surrealisten haben immer so versucht, mit so einer, sagen wir mal, plattenfreudschen Herangehensweise das Unbewusste und die Traumsequenzen des Unbewussten als die Irrationalität als ein Reservat begriffen, das es anzuzapfen gilt, um gegen die vorherrschende kapitalistische Rationalität einzusetzen. und das anzuzapfen. Und Walter Benjamin und auch die Situationisten sagen, umgekehrt. Es geht darum, überhaupt die Leidenschaften, die Begierden neu in Kraft zu setzen, und zwar nicht über den Weg der Irrationalität, sondern über den Weg einer nicht bürgerlich-kapitalistischen Vernunft. Und zwar müssen wir begreifen, was unsere Fähigkeits- und Genussentwicklung einschränkt, verhindert. Wenn wir das begreifen, rational begreifen, wenn wir das analysieren können, dann können wir auch Wege finden, diese Ketten sozusagen zu sprengen, um zu einer wahren Poesie zu kommen, um zu wahren Leidenschaften zu kommen. Die Surrealisten haben gemeint, die sind schon da, die muss man anzapfen. Und die Situationisten sagen, nee, die gilt es erst neu zu erfinden, sozusagen. Und zwar über die Bornierungen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft hinaus. Genau das ist derselbe kritische Ansatzpunkt, den Walter Benjamin in seinem Aufsatz drin hat. Insofern haben sie auch einen anderen Begriff von Revolution, wie wir es, sagen wir mal, über die Schule und von Marx und sowas gelernt haben. Oder diese Vorstellung. Das Revolutionierende dabei ist also in negativer Weise das, was Entwicklungen, was emanzipatorische Entwicklungen einschränkt, das zu sprengen. Und da sind sie wieder sehr viel näher bei Marx als der Marxismus, also die Ideologie von Marx, also die später entstandene Ideologie über Marx, weil genau bei Marx ist ja, das hatten wir dann im letzten Vortrag ja ziemlich stark versucht rauszuarbeiten, ja eben das Kapital eigentlich revolutionär, also weil es beständig seine eigenen Voraussetzungen und Bedingungen revolutioniert und daran, an dieser ungeheuren Dynamik, die aber beständig aufgrund von bestimmten Eigentumsformen oder bestimmten konkreten Produktionsweisen immer wieder eingeschränkt wird, daran gilt es anzuknüpfen, um gegen diese Einschränkungen vorzugehen. Also es gibt nicht sozusagen ein revolutionäres Subjekt, das irgendwie zu suchen wäre, das immer schon irgendwie revolutionär ist und das endlich mal aktiv werden muss. So, das war eigentlich schon so eine alte KP-Vorstellung, und diese Vorstellung war auch bei den Surrealisten tragend, wo ja sehr viele in die französische KP übergewechselt sind, beziehungsweise einige sogar zu russischen Stalinisten übergelaufen sind oder zu den Trotzkisten. Gegen diese Vorstellung muss man eigentlich sagen, es gibt nicht irgendwie vorgängig ein revolutionäres Subjekt, das zu suchen wäre, sondern das revolutionäre Subjekt, die Situationisten sprechen von der Klasse des Bewusstseins, ergibt sich eigentlich erst über diesen Doppelcharakter der Praxis der Theorie und der Theorie der Praxis, in dem überhaupt erst bewusst gemacht wird, dass bestimmte Entwicklungen in der kapitalistischen, bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise eigentlich schon zivilisierend wirken und emanzipativ sind, aber immer wieder beschränkt werden durch die eigenen Bedingungen. Und da gilt es anzusetzen. Und das ist der strategische Ansatzpunkt der Situationisten, und da sind wir jetzt bei der Unterscheidung von Freizeit und disponibler Zeit, dass Arbeitszeit und Freizeit bornieren, die beschränken die gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, die Genussentwicklung, die Fähigkeitsentwicklung werden dadurch beschränkt, und die einzige Zeitform, in der das darüber hinaus eine Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Genüssen überhaupt möglich ist, wäre mit Marx gesprochen die disponible Zeit. Und deswegen setzen die Situationisten, die den Begriff disponible Zeit nicht kannten, aber den strategischen Ansatzpunkt genau an der Frage der Aneignung von Zeit und Zeitlichkeit. Nächster Punkt vielleicht noch zur Ergänzung. Dennoch hast du was angesprochen, wo man die Situationisten zu Recht auch heutzutage kritisieren muss. Und zwar könnte man das auch jetzt mit dem schon angesprochenen Walter Benjamin machen. Das ist diese Avantgarde-Konzeption, die sie immer noch drin haben. Die Situationisten haben sich und werden auch in der Kunstgeschichte oft so begriffen und haben sich selbst auch so begriffen als sozusagen die letzte Avantgarde, also eine Avantgarde, den Avantgardismus abschafft sozusagen. Avantgarde ist ein militärischer Begriff, das ist dieser Keil dieser Truppen, die in das gegnerische Terrain keilförmig eindringt, und die Avantgarde ist die Spitze dieser Truppen, ist ein Militärbegriff. Die Situationisten haben einen anderen Militärbegriff dagegen gesetzt, nämlich die Enfants perdus. Enfants perdus heißt zwar wörtlich verlorene Kinder, aber im Deutschen lässt sich am besten übersetzen mit Himmelfahrtskommando. Das sind sozusagen die beispielsweise die Fallschirmjäger, die hinter die feindlichen Truppen landen, und dieser verlorene Haufen, der sich bewusst ist, dass er sozusagen sich in der Phase der eigenen Selbstauflösung befindet, wo es kein gesichertes Hinterland gibt, wo keine nachrückenden Truppen hinterherkommen und so weiter, sondern sozusagen ganz im Terrain. Würde auch im Militärbegriff. Genau, das ist der französische Begriff für den deutschen Begriff Himmelfahrtskommando. Das ist zwar eine Avantgarde-Konzeption, die die Avantgarde sozusagen dialektisch aufhebt, also sozusagen als letzte Avantgarde, aber es bleibt eine Avantgarde-Konzeption. Und da wären die Situationisten unserer Ansicht nach auf jeden Fall heutzutage, muss man sie da kritisieren, und schon früher hat Walter Benjamin ein Konzept entwickelt, beispielsweise in der Autor als Produzent in dem Aufsatz oder in das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in dem Benjamin jetzt mal ganz platt und kurz ausgedrückt die ästhetischen Produktivkräfte, also die Seite der künstlerischen Gestaltung, die Ästhesis, die sinnliche Wahrnehmung entwickeln lassen, immer angekoppelt an die sozusagen gesellschaftlichen Produktivkräfte über die technischen Mittel, technisch jetzt nicht im Sinne von Apparatetechnik, sondern auch die Techniken des Schreibens oder die Techniken der künstlerischen Praktiken selber, die beständig zu verändern in Bezug auf die gesellschaftlichen Produktivkraftmöglichkeiten, also die Möglichkeiten, die da schon angelegt sind. Deswegen hat Benjamin sich beispielsweise für Montagetechniken ausgesprochen, weil damals die gesellschaftlichen Produktivkräfte über den Film Montagetechniken ermöglicht haben. Und insofern hat er gesagt, dass in Literatur und auch in anderen ästhetischen Bereichen eben Montagetechniken eine revolutionäre künstlerische Praxis seien und so. Also insofern, da gibt es keine Avantgarde in dem Sinne, sondern es sind bestimmte künstlerische Praktiken und Verhaltensweisen, die sich gesellschaftlich durchsetzen, die es aber zu reflektieren gilt, an die es anzuknüpfen gilt. Und hier ist dann die Rolle des Geschichtsschreibers, beispielsweise in Geschichtsthesen, dann maßgeblich, der eben diese Entwicklungen nicht nur historisch analysieren kann, sondern ergreift, und zwar für die Gegenwart und in der Gegenwart selber in Kraft setzen kann. Also es wäre ein bisschen eine andere Konzeption, als wie die Situationisten das. Warum haben Sie sich denn eigentlich auch gegen Bill? Also Sie haben sich vor allem auf die Sprache konzentriert, oder? Hat es dann mit dem Kunstmarkt zu tun, dass Sie dann gegen die Bilder waren, oder hat es noch einen anderen Grund? Das ist, ist auch eine sehr gute Frage, weil daran lässt sich auch eine Kritik an den Situationisten formulieren, weil sie doch einen sehr einseitigen Begriff von Bild haben. Sie sehen Bild als eine Vermittlungsform zwischen Personen und die Mittlerposition, also es ist ein Modus, das Bildhafte ist sozusagen ein Modus, der sich zwischen den beispielsweise unmittelbaren Dialog zwischen Personen einstellt, also ein durch Bilder, also das Spektakel ist ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen, wie Debord es ausdrückt. Also sprich, dann ist das Bild, wenn man das wegnimmt, ermöglicht es wieder den unmittelbaren Dialog. Das ist eine Kritik, die man da an den Situationisten formulieren müsste sogar, notwendigerweise, weil das ist eine Vorstellung eines Unmittelbarismus, insofern, dass Vermittlungspraktiken was Schlechtes seien und das Unmittelbare gilt zu stärken. Aber das Unmittelbare gibt es nicht, sondern alles ist irgendwie vermittelt, entweder sprachlich oder sonst was, und es erscheint unmittelbar über diese Vermittlung, also eine vermittelte Unmittelbarkeit wäre das dann. Und in dem Sinne müsste man dann eigentlich sagen, dass sie einen verkürzten Bildbegriff haben, weil Bilder behindern zwar und schränken zwar auf der einen Seite ein, weil sie bestimmte Verhaltensweisen fixieren und insofern unflexibel machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ermöglichen Bilder im Sinne eines Mediums eine andere Form von Unmittelbarkeit, nämlich eine vermittelte Unmittelbarkeit in dem Sinne, dass verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten eben in bildhafter Form möglich sind. Und da kann man auch wiederum mit Walter Benjamin darauf antworten, der dann den Begriff des dialektischen Bildes in seinen Texten stark gemacht hat, in dem Sinne, dass das Bild immer ein dreifaches Verhältnis darstellt, nämlich auf der einen Seite zwischen dem, was dargestellt ist, also es können Gegenstände, Personen oder sonst was sein, dann das Bild selbst, und das dritte Moment wäre die Rezipienten, die und zwar jetzt nicht passiv, sondern aktiv mit den Bildern umgehen und sich dadurch in eine Vermittlungsposition zu den Bildern Produzenten setzen, und insofern hätte man da sozusagen eine viel flexiblere Konzeption mit Walter Benjamin. Also insofern müsste man sagen, dass es, und deswegen ist eine schöne Frage, dass der Bildbegriff der Situationisten doch ein Stück weit ein verkürzter Bildbegriff ist, auch wenn sie immer ist trotzdem schwierig, weil sie trotzdem, also sie kennzeichnen ja die Bilder, gegen die sie sind. Sie sagen, und zwar mit der Adjektivform, die spektakulären Bilder, also die Bilder der Gesellschaft des Spektakels. Aber sind damit wirklich visuelle Bilder gemeint? Nee, das können auch Images sein, Role Models, also auch ein Image von einer Person, beispielsweise, das ist schwierig mit den Beispielen. Mit den Beispielen, ja, dass Harald Junke ein toller Entertainer war, also und aber gleichzeitig ein totaler Suffkopf oder sowas. Mhm. So, also auch Vorstellungsbilder oder Images von Waren beispielsweise, dass Camel eher sozusagen den lächerlichen Typ des Rauchers darstellt und Marlboro Man eher den so. Also sind nicht nur Bilder, die man jetzt angucken kann, sondern also wirklich auch Images damit gemeint. Ja. Also es ist eigentlich im Grunde genommen, es ist nicht als das Ding nicht zu verstehen oder jetzt das, was man nur sehen kann, sondern also bei Benjamin sind Bilder dann, und ich würde auch meinen, wenn man die Situationisten wohlwollend rekonstruiert, und zwar mit Benjamin, kriegt man das da auch hin, dass es bei Bildern immer um eine bestimmte Konstellation geht, also in der genau diese drei Verhältnisse, wie Klaus sie geschildert hat, da auf eine spezifische Art und Weise zusammentreten oder zusammenkommen. Und das ist auch ein Punkt, also über diesen Punkt, wenn man dann diese Momente der Situationisten bedenkt oder von Debord, wo er die Traumseite an den Bildern stark macht, also das, was nicht nur auf diese verunmöglichende Seite der Bilder hinweist, indem sie spektakulär wirken, sondern indem sie auch sozusagen eine Perspektive auf was dann, also Traum auch im positiven Sinne, auf etwas, wie es anders sein könnte oder wie es einer Wunschvorstellung entspricht oder wo sich auch, ich meine, wenn man es Freud schließt, irgendwie ein negierter Wunsch zeigt, wo diese Komponente auch da ist, die man stark machen könnte. Ja. Aber es gibt eben beides, also das ist... Ich hätte da vielleicht anknüpfen an deine Bildfrage. Wir haben ja heute irgendwie ganz viele Bilder gesehen und ganz viele davon waren eben aus dieser Zeitschrift von denen. Wobei da handelt es sich ja irgendwie durch die Bank um irgendwelche rekuperierten beziehungsweise entwendeten Bilder, die Tournement. Ich glaube, vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, also mit der wohlwollenden Rekonstruktion, geht es schon, aber da denke ich auch, also da widersprechen sie sich auch eben in ihrer Bildpraxis. Da muss ich jetzt sagen, da kenne ich mit ihrer Bildkritik, kenne ich mich da textmäßig zu schlecht aus, aber da sind sie doch eigentlich im besten Sinne bei Walter Benjamin, wenn er zum Beispiel, also er sagt ja nicht, dass die Montage was Gutes ist, sondern er sagt, oder er macht das ja an einem konkreten Beispiel, vor allem irgendwie an dem epischen Theater von Brecht, dass er eben in dem Moment, wo der Film und das Radio die Montage als Technik hervorbringen und die sich gesellschaftlich durchsetzt, als altes, also damals Film und Radio als neues Medium, das Theater als altes Medium, diese Technik und nicht aufgreift, wie du es vorhin gesagt hast, sondern bewusst reflektiert und damit in, überhaupt erst zu was Positivem macht. Also erst in diesem Schritt. Und genauso ist es dann vielleicht auch mit den schlüpfrigen Tittenbildchen in der Revue der Situationisten. Wobei ich denke, da ist das ganz drastisch schiefgegangen, aber das ist halt so, wenn man Sachen ausprobiert und Experimente macht. Aber da finde ich, sollte man sogar die Situationisten eher mit Walter Benjamin als Walter Benjamin quasi gegen die Situationisten in Stellung bringen, weil sie haben das. Also ohne genau diesen Ansatz zu kennen, und ich glaube, mir wäre nicht bekannt, dass sie das so formuliert haben, aber sie haben das ja getan. Mhm. Also quasi hinter alles zurückgegangen und vielleicht auch mit dem sich gegen die Künstler, das klingt da auch immer so, der Ausschluss der Künstler, da haben die ganz viele rausgeschmissen und das war auch ganz arg gut. Da gibt es ähnliche wie von diesen Lettristen. Gibt es dann auch, die haben so Konferenzen abgehalten, die Situationisten, da gibt es immer so Protokolle und die waren eigentlich immer, gab es einen festen Punkt, dass man Leute rausgeschmissen hat und diese Begründungen bleiben über die ganze Zeit in dieser Form. Und da wurden dann zum Beispiel auch so Leute wie der Dieter Kunzelmann aus der Situationistischen Internationale rausgeschmissen, der später mal eine Bombe im jüdischen Gemeindezentrum in Berlin gelegt hat, die aufgrund seiner technischen Unfähigkeit nicht hochgegangen ist, aber also, oder Malcolm McLaren, also zu Recht rausgeschmissen. Ja, oder Malcolm McLaren von der englischen Sektion, der später sich als Chef der Sex Pistols und Erfinder dieses Punk-Images Namen gemacht hat. Also auf der anderen Seite dann so Leute wie Asger Jorn, der später unter anderem Namen wieder Mitglied der SI wurde, der ein sehr, sehr prominenter Künstler war und richtig viel Geld verdient hat und diesen ganzen Scheiß, den die gemacht haben, quasi unter der Hand auch maßgeblich finanziert hat, also dieses Verhältnis. Bis zuletzt hat er die Zeitschriften finanziert, ja. Also das waren auch nicht immer so Brüche, also dass man gesagt hat, man schmeißt die jetzt raus. Es war einfach auch so eine große Geste halt immer. Ja. Also weil sonst hätte es zum Beispiel solche Auflistungen ja natürlich auch gar nicht bedarf, weil das macht man ja unter der Hand. Und wenn man sich die Gründe anschaut, das ist natürlich auch sehr viel von einer Geste. Es gibt, ich war so fertig, wollte dich jetzt nicht irgendwie abwürgen oder so, aber es gibt auch ein sehr schönes Zitat von Le Bois, wo er sagt, es ging eigentlich bei diesen, sagen wir mal so, öffentlichen Trennungen von bestimmten Leuten, die man als nicht mehr tragbar erachtete, darum, dass dass sie jetzt für sich selber frei sein sollten und sie eigentlich zur gemeinsamen Freiheit dann der Gruppe oder der Ziele dieser Gruppe nichts mehr beitragen konnten. Und wie gesagt, das ist auch, haben wir vorher auch mal darauf hingewiesen, also es waren auch nicht unbedingt so verschwörungstheoretische Maßnahmen. Also sehr oft wird ja de Boer dann gerne ins Zentrum gesetzt, dieser Ausschlüsse, und dann nimmt man ihn als Machtperson dieser situationistischen Internationale und so weiter, gibt ihm da sehr, sehr viel Bedeutung, was auch oftmals in der Rezeption sehr problematisch ist. Ja, vor allem, weil die meisten dieser Ausgeschlossenen sich sehr wohlwollend über ihn dann geäußert haben, auch in Interviews. Roberto Ort wollte Timothy Clark beispielsweise zu bewegen, jetzt über de Boer zu schimpfen im Interview, und er hat mal Mühe, also er fand es völlig richtig, dass er ausgeschlossen wurde, und so, das war auch an der Zeit sozusagen. So. Und ja. Das interessiert euch ja an den Situationisten jetzt in Bezug auf unsere Zeit, also diese ganzen Krisen, die jetzt gerade auftauchen, Wirtschaft, also diese ökologische Krise, wirtschaftliche Krisen, Geldkrise. Was findet ihr da spannend? Kann man da irgendwas in unserer Zeit irgendwelche Ansätze finden, produktiven Ansätze? Ja. Also ich persönlich finde spannend, dass sie immer versucht haben, und es auch immer rauskommt, die Kritik an der bestehenden Gesellschaft nicht regressiv zu formulieren, nicht im so romantischen Sinne, dass, was weiß ich, wir irgendwie zu unmittelbaren Gemeinschaften zurückkehren müssen und irgendwie hinter irgendwelche zivilisierenden Errungenschaften der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft zurückfallen, sondern im Gegenteil, immer nach vorne hin, immer zu gucken, wo sind die Glücksversprechen dieser bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, aber was kann sie selber eigentlich nicht einlösen? Wo beschränkt sie sich selber sozusagen? Und da anzusetzen, also nach vorne hin aufzulösen, weil viele linke Kritik, würde ich sagen, wenn man es mal so durchguckt durch die Literatur, ist eher regressiv ausgerichtet. Also sind eher ganz oft so romantisierende Vergemeinschaftungsvorstellungen. Und da sind die Situationisten mit ihrer, sagen wir mal, mit ihrem Drang nach Modernität oder nach, die Glücksversprechen, die zivilisatorischen Momente ernst zu nehmen und daran festzuhalten, da sind sie ungeheuer stark, auch nach wie vor und auch aktuell. Aber analysieren Sie denn ganz genau, was denn eigentlich im Kapitalismus vielleicht jetzt krank ist oder was durchaus produktiv ist im Kapitalismus? Geht es weiter, weil für mich ist das noch nicht so greifbar. Also für Ihre Zeit haben Sie schon versucht, die Marx'sche Kritik auf eine neue Stufe zu heben, ähnlich wie auch die in Deutschland vielleicht die kritische Theorie. Und zwar haben Sie für Ihre Zeit sehr weitgehend den, sagen wir mal, was man heutzutage unter Fordismus, also in ihrer Zeit, oder Consumer Capitalismus nennt, also die, man kann vielleicht so sagen, Marx hat, wie er auch das selber ausgedrückt hat, die Anatomie der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft analysiert und rekonstruiert. Aber das war gewissermaßen auf dem Stand des sich durchsetzenden Weltmarkts und der Industrialisierung. Ab, sagen wir mal, 1910, 1913, 20er Jahre vor allem, ist eine Phase eingetreten, in der nicht nur die Produktionsseite beständig modernisiert wurde, wie noch im Industriekapitalismus, sondern auch die Konsumseite über das Weltmarktgeschehen viel stärker dynamisiert wurde und viele Soziologen drücken das als Consumer Capitalism aus oder als Fordismus, das Einbinden großer Schichten der Bevölkerung, vor allem der Proletarisierten, in das Marktgeschehen selber rein und insofern die Konsumseite zu stärken, damit noch mehr Waren abgesetzt werden können. Also die Märkte dadurch zu vergrößern. Staatsförmig ist das dann mit dem Keynesianismus verbunden, der ja auch so staatsregulatorisch die Konsumseite stärkt durch antizyklische Wirtschaftspolitik und so weiter. Und das hat dann funktioniert ja bis zu den großen Krisenerscheinungen Ende der 60er, vor allem dann spätestens 73 mit der sogenannten Ölkrise. Also die Zeit, was die Situationisten kritisieren und wo sie auf der Höhe ihrer Zeit sind in ihrer Analyse, ist sozusagen das, was wir im Nachhinein betrachtet vielleicht als Fordismus bezeichnen können. Wir sind heutzutage natürlich in einer noch weiterentwickelteren Phase, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig auf den Begriff bringen können. Als Postfordismus wird es oft bezeichnet, als Toyotismus und so weiter, diese neuen Produktionsweisen. Aber so richtig auf den Begriff lässt sich das noch nicht bringen. Und insofern müssen wir natürlich mit unseren Analysen der jetzigen Gesellschaft weitergehen als die Situationisten wiederum. Aber wir können natürlich an sie anknüpfen, genauso wie wir an die kritische Theorie anknüpfen können. Oder wir müssen sogar daran anknüpfen. Sie bringen jetzt nicht den Innenraum oder eine Psyche in Verbindung mit so einem äußeren System. Also doch, das haben sie schon gemacht. Also es ist natürlich, was sehr spannend ist, dass man auch ausgehend von dem, was man jetzt heute weiß, was ja, wie Klaus schon gesagt hat, immer noch sehr fragmentarisch ist. Man kann es nicht anders bezeichnen als Postfordismus, was da gerade passiert, als Umbruch. Dass sich vieles darin ja eigentlich auch in ihrer Begründung für das eigene Gescheitertsein oder ein auch nicht weiterkommen findet in diesem eine wirkliche Spaltung der Internationalen. Also da sind sehr viele Momente drin, die man jetzt als Analysen oder in Analysen als sogenannte postfordistische fassen kann. Und die aber also dann in vielen Positionen, also zum Beispiel letztes Mal haben wir es ganz kurz angesprochen, dann auch bei beispielsweise Luc Boltanski oder Yves Chiapello in der Neue Geist des Kapitalismus genauso analysiert werden, dass im Grunde genommen bestimmte widerständige Praktiken einverleibt wurden, also auch bestimmte Künstlerpraktiken, bestimmte Vorstellungen von Kreativität oder einem selbstbestimmten Leben Einfluss genommen haben darauf, wie man Menschen anleitet, Lohnarbeit als was Selbstverständliches hinzunehmen. Also im Prinzip geht die Frage auch in die Richtung, dass, also ich habe mal Zizek irgendwie kurz gezeigt, und die Frage wäre, inwieweit auch der Antikapitalismus oder die Kapitalismuskritik bildhaft wird, ja, also und inwieweit es auch zum Scheitern der Situationisten vielleicht beiträgt. Also wenn man hat ja gerade jetzt auch einfach so eine Renaissance oder ein ganz komisches Moment irgendwie, eine gesellschaftliche Situation, in der der Kapitalismus mit dem momentan kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Und indem man, also eine Freundin studiert irgendwie Kunst in Wien zum Beispiel, da gibt es jetzt Kommunismus-Seminare. Das ist aber alles sehr affektiv aufgeladen. Also das ist tatsächlich so ein irgendwie ein Pop-Phänomen so ein Stück weit. Also das vielleicht, also ob das auch eine Problematik ist, die Situationisten so nicht gesehen haben, dass da einfach so ein integrierendes Moment da ist, ja, was halt auch so ein Protest irgendwie aufnehmen kann, oder eine oppositionelle Haltung dann ganz schnell irgendwie integrieren kann und dann irgendwie umdeuten. Also dass man eben so, ich sehe es halt in der Kunstzusammenhängen zum Beispiel oft, dass die alle auch ihre Apple-Computer haben, aber dann hat so richtig uniform, macht jeder irgendwie, um zu zeigen, dass er keinen Apple-Computer hat, macht dann einen Aufkleber auf sein Logo drauf. Das ist eine riesen Ausstellung mit. Ja, also es ist schon einfach interessant. Oder also das ja, also dass es halt einfach auch eine Form des Antikapitalismus gibt, der einfach nur so affektiv funktioniert und ja, das ist eigentlich schon der Teil des Kapitalismus ist. Ja, das ist halt so. Also, das benutzt schon die Realität oder vermarktet. Genau, und die Frage wäre ja eben, ob das bei den Situationisten letztendlich in diesem Moment halt auch da war, dass halt mal 68 ja auch so eine Art eine ganz große gesellschaftliche Ablehnung der Verhältnisse irgendwie hatte, die aber offenbar nicht so tiefgreifend war, dass sie nicht irgendwie hätte irgendwie integriert werden können. Also ich würde nicht sagen, dass die Situationisten das nicht gesehen hätten, weil sonst hätten sie sich nicht aufgelöst. Also genau diese Auflösung war im Grunde genommen die Konsequenz daraus, dass es hieß, man kommt an einem gewissen Punkt nicht weiter, weil all das, was man gewissermaßen auch selbst als revolutionär oder verändernde Praxis verstanden hat, permanent auch wirklich einverleibt wird. Andererseits ist es aber auch so, dass sie doch durchaus diese Momente reflektiert haben, nämlich wir haben es ein paar Mal benannt, aber vielleicht nicht so klar dargestellt, unter der Begrifflichkeit des Detournement und der Rekuperation. Also das waren nicht unbedingt nur Praktiken, die sie selber versucht haben, jetzt als, sagen wir mal, Intervenierende anzuwenden, sondern die sich natürlich auch fanden oder die auch wieder einverleibt wurden. Und zwar mit dem Detournement, mit gewissermaßen einer Praxis auch der Aneignung oder Entwendung und dann der Rekuperation dann in einem eigentlich, oh, ich habe zu viel Wein getrunken, wir hatten den Begriff der enteignenden Aneignung und der aneignenden Enteignung. Klaus übernimmt. Ich habe auch viel Wein getrunken, aber egal. die Situationisten sprechen ja, und gerade nicht nur in der Auflösungsbroschüre, sondern vorher auch schon von einem Spektakel der Kritik. Und da meinen sie genau diese integrierenden Momente, dass die Empörung ist zum Spektakel geworden, schreiben sie in ihren Zeitschriftenbänden beispielsweise. Genau, sowas, das würden die Situationisten als Spektakel der Kritik bezeichnen und deswegen auch ablehnen. So. Und in der, gerade in dieser Auflösungsbroschüre, haben sie genau diese integrierenden Momente, die sie ja immer als Rekuperation bezeichnet haben, noch mal stärker herausgestellt als vorher. Vorher haben sie, und das stimmt schon, im Vorfeld dieses Pariser Mai 68 sowas gespürt wie, da ist was möglich sozusagen. Und da waren sie optimistischer, obwohl de Boer 67 mit der Gesellschaft des Spektakels da schon, also es war ja im Vorfeld eigentlich dieses Mai 68, 67 in der Gesellschaft des Spektakels geschrieben hat, dass eben auch in Bezug auf gerade so Kritikformen, die beständig wieder integriert werden, dass selbst das Wahre ein Moment des Falschen sei. Und sie sind da auch immer wieder angegriffen worden, dass sie eigentlich so eine Totalität beschreiben, aus der es keinen Ausweg gäbe. Also in dieser Form haben sie eigentlich immer versucht, alle aktionistischen Formen zu desillusionieren. Desillusion ist auch immer so ein Ausdruck, der bei den Situationisten immer auftritt, an dem Punkt, wenn es darum geht, dass noch nicht genügend nachgedacht wurde beispielsweise oder dass zu vorschnell in so einen Aktionismus übergegangen wird. Sie in Gesellschaft des Spektakels ist dann an entscheidender Stelle der Ausdruck, dass es darum geht, ein savoir attendre zu pflegen, ein zu warten verstehen, so, also gegenüber diesem Aktionismus. Aber dennoch gebe ich dir recht, dass sie im Vorfeld des Mai 68 selber noch zu hoffnungs- oder zu optimistisch waren, was die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse betrifft. In der Spaltungsbroschüre waren sie da nicht mehr so optimistisch, sondern haben sogar die Leute, die versucht haben, dann sozusagen situationistische Aktionsformen weiter zu pflegen, als Pro-Situationisten beschimpft, als Bewunderer der situationistischen Internationale. Und sie polemisieren dann gegen Leute, die meinen, sie hätten jetzt sozusagen die Werkzeuge, wie man Revolution macht. Das beißen sie, also De Boer und Sanguinetti, ziemlich weit von sich und sagen im Gegenteil, sowas kann man eigentlich erst im politischen Handgemenge rausfinden. Und das politische Handgemenge ist da jetzt wiederum entscheidend, auch das, was Antje gerade angesprochen hat, nämlich dass Entwendung und Rekuperation eben nicht als irgendwas Getrenntes gesehen wird, sowas die künstlerischen Praktiken entwenden, beispielsweise die kulturellen Güter und Bilder und so weiter und setzen dann das irgendwie für die Revolution ein. Das wäre ein Missverständnis. Und Rekuperation ist auch nicht, was jetzt nur die Kapitalisten oder sowas machen oder irgendwelche, die Gesellschaft modernisieren wollen und deswegen die subversiven Praktiken irgendwie einspeisen zur Modernisierung der bestehenden Verhältnisse, damit die noch besser funktionieren, sondern Entwendung und Rekuperation muss man eigentlich als ein Kampffeld verstehen. Also es sind zwei Seiten im selben Prozess, die sozusagen ständig in permanenten Struggle sich miteinander befinden. Und die Entwendungsseite kann man dann eigentlich erst im Nachhinein als Entwendung bezeichnen, wenn man sagt, okay, das ist eine subversive Praxis gewesen. Und wenn die gescheitert ist und wenn die zur Modernisierung beigetragen hat, dann muss man sie als rekuperierend oder als Rekuperation bezeichnen. Also es sind eigentlich Bezeichnungen, die man erst ex post, erst im Nachhinein treffen kann, auch wenn das manchmal bei den Situationisten nicht ganz so anklingt, aber wenn man sieht, wie sie das praktiziert haben, auch in ihrer Theorie oder in ihrer eigenen Theorie, dann muss man das eigentlich als opponierende Aspekte in einem Handgemenge eigentlich sehen, Rekuperation und Entwendung. Ja. Könnte man das nicht als als eine Bewegung und zwei Perspektiven da drauf? Also genau. Wenn das von mir weggeht, dann ist es die Rekuperation und wenn ich es zu mir herhole, dann ist es das Detournement oder die Entwendung. Also genau. Also die Bewegung, das ist ja die gleiche. Ja. Aber wogegen ich mich nur wenden möchte, ist das, dass man weder die Gesellschaft des Spektakels als so ein hermetisch geschlossenes Ding betrachten darf, diese Analyse, aus der es irgendwie keinen Ausweg mehr gibt. So wird es oft rezipiert. Also ähnlich wie Adornos Kulturindustrie oder so, die total verwaltete Welt und alles versteinert und wird immer, das wäre das eine Missverständnis und das andere Missverständnis wäre, die situationistischen Aktionsformen sozusagen als spontaneistische oder aktionistische Aktionsformen zu betrachten. Das wäre das andere Missverständnis, sondern man muss die eben wie Rekuperation und Entwendung als zwei Momente gleichzeitig betrachten. Und das ist immer eine Spannung, das ist immer ein Kampf, das ist immer, immer mit Risiko behaftet, so wie halt hier in der Spaltungsbroschüre so schön ausgedrückt sich findet. Einen Moment, ich habe es gleich. Die revolutionäre Theorie ist die Domäne der Gefahr, die Domäne der Ungewissheit. Sie ist denen verwehrt, die beruhigenden Gewissheiten der Ideologie wollen, einschließlich der offiziellen Gewissheit, standhafte Feinde jeder Ideologie zu sein. Das wäre genau der Punkt. Also ich meine, die Figur ist ja auch nicht so zu verstehen, dass es ein stetiger Kreislaufprozess ist, wo alles gleich bleibt. Also es gibt ja in der Philosophie so diese Figur der Wiederkehr des Immergleichen. Aber dieses Immergleiche heißt nicht, dass es dann irgendwie qualitativ sich nichts anderes ereignen kann, sondern dass natürlich gewissermaßen bestimmte Strukturen oder Prozesse sich wiederholen können. Ich warte noch ein bisschen. Also weil das ist ja sehr selbst im Kapitalismus nicht der Fall. Also es gibt hier sowas dann auch wie eine Erweiterung von bestimmten Momenten, die sich nicht als gleiche wiederholen. Aber genau dieser Punkt, dass immer dieses Risiko, das da drin steckt, und zwar sowohl für die Rekuperateure sozusagen, das kann genauso scheitern wie für die Entwenden sozusagen. Also es ist immer ein Risiko auf beiden Seiten. Wie die Tittenbildchen. Ja. Genau. Prost. Wir sind ja noch ein Weilchen da. Ja, können Sie ja ein bisschen ins Informelle auflösen und von dieser Front-Diskussionssituation ein bisschen ins Durchmischtere überführen. Genau. Vielen Dank, wunderbar. Bitte. Danke euch auch allen. Danke für die Einladung. Und für die lebendige Diskussion. Genau. War es wieder geöffnet. Klaus.